Herr und Frau Grasmücke weinen heiße Tränen, aber sie füttern den Kuckuck weiter. Sie haben aus ihren bitteren Erlebnissen nichts gelernt. Sie pflegen den fremden Gast, wie sie ihre eigenen Kinder nicht besser hätten pflegen können. Kurze Zeit später aber fliegt der Kuckuck aus. Er kümmert sich nicht mehr um seine Pflegeeltern. Herr und Frau Grasmücke sind nun allein. Sie haben ihre Kinder verloren. Sie haben alles verloren. Eines Tages liegen auch sie tot am Boden. Sie sind vor Gram gestorben. Was der Kuckuck unter den Vögeln ist, das ist der Jude unter den Menschen. Er schleicht sich in die Völker ein, wenn man nicht aufpasst und ihn nicht weiter beachtet. Wie oft hat sich dies schon in der Weltgeschichte zugetragen? Wie die Frau Grasmücke den Kuckuck nicht ernst nahm und sich vor ihm nicht fürchtete, so gibt es selbst heute noch zahlreiche Völker, die den Juden in seiner Niedertracht noch nicht kennen und ihn deshalb ahnungslos hereinlassen. Und ist er einmal da, dann macht er sich breit wie der Kuckuck im Nest. Mit Schrecken erkennen die Gastvölker auf einmal, dass sie einen Fremdling bei sich aufgenommen haben. Einen Fremdling, der nichts zu suchen hat in diesem Lande. Einen Fremdling, der ganz anders geartet ist als die Angehörigen des eigenen Volkes. Und ebenso wie die Grasmücken nicht den Entschluss aufbringen können, den frechen Eindringling kurzerhand hinauszuwerfen, so haben die Völker nicht den Mut, den Juden von sich zu stoßen. Im Gegenteil, sie füttern den Fremdling noch. Sie lassen es zu, dass dieser unersättliche Vielfraß sich immer breiter macht im Lande. Die Juden ergaunern sich ein Vermögen. Die besten Geschäfte gehen in ihren Besitz über, bald ist der ganze Handel in ihren Händen. Die schönsten Häuser der Städte gehören plötzlich ihnen. Dabei tun sie aber so jämmerlich, als ob sie kaum etwas zu essen hätten. Sie klagen, es ginge ihnen so schlecht. Sie müssen wohl noch viel mehr haben, sonst würden sie zugrunde gehen. So machen es die Juden. In Wirklichkeit aber sind sie ungeheuer reich und leben in Saus und Braus. Arm ist nur das Volk geworden, das ihnen Gastfreundschaft gewährt. Und diese Armut wird immer schlimmer, je dicker und fetter der Fremdling im Neste der Völker wird. Es entsteht eine grauenhafte Arbeitslosigkeit, Eltern und Kinder müssen hungern, der Jude aber wird immer reicher und mächtiger. Wie der Kuckuck eines Tages die jungen Grasmücken hinausstößt und alleiniger Herr im Neste wird, so erobert sich auch der Jude restlos die Macht in seinem Gastlande. Die Völker müssen das gleiche Schicksal erleben, das der Grasmückenfamilie beschieden war. Sie müssen das falsche Mitleid, das sie dem Juden entgegenbrachten, bitter büßen. Sie müssen untergehen, sie müssen sterben. Vielfältig zeigt uns dies die Geschichte auf. Das geniale Kulturvolk der alten Ägypter musste untergehen am Juden. Die Juden waren die Schuldigen am Untergang des Weltreiches der Römer. Die Juden waren es, die das gewaltige Griechenland von einst mit vernichten halfen. Die beiden Grasmücken hatten den großen Fehler begangen, sich des Kuckucks nicht rechtzeitig zu entledigen. Als er dick und fett geworden war, da war es zu spät. Da hatten die beiden Grasmücken nicht mehr die Kraft, den Fremdling hinauszuwerfen. Hätten sie gleich das fremde Ei in 1000 Stücke zerpickt, dann wäre ihnen und ihren Kindern ein furchtbares Schicksal erspart geblieben. Genauso ist es bei den Menschen. Sie begehen den Fehler, sich nicht frühzeitig des jüdischen Eindringlings zu erwehren. Wenn die Juden aber einmal zur Macht gekommen sind, dann ist es in den meisten Fällen zu spät. Dann ist das Volk durch die furchtbaren Nöte, die es von dem Judentum zu erleiden hat, zu schwach geworden. Dann kann es sich nicht mehr erheben. Alle nichtjüdischen Völker können aus der Geschichte vom Kuckuck und den Grasmücken lernen. Je eher dem Judentum der Kampf angesagt und je rücksichtsloser dieser Abwehrkampf geführt wird, desto sicherer ist der Sieg.